dem der Mensch die Erde sich erschuf, erschuf er sich. Nahm er den Lehm und gab ihm eine Form und also sich. Er pflanzte Kraft und Mut und Zuversicht wie ein Samenkorn. Brach die Frucht, Erkenntnis sich vom Baum und ward geboren. Der Mensch von seinem Werk sah, es war gut und sah doch, es war noch nicht übern Berg. Noch war der Krieg des Menschen größter Feind nicht aus der Welt. Am siebten Tag, da suchte er und fand, was Frieden hält. Dass er daran